하는 게 Haben Sie da alles durchgesehen? Da brauche ich nicht schauen. Ich schaue mal gerne hinten nach, aber... Hast du es gerade kurz nach hinten? Aha.